Kneust und seine drei Söhne. Zwischen Werre und Soest, da wohnte ein Mann und der hieß Kneust. Der hatte drei Söhne. Der eine war blind, der andere war lahm, der dritte war splitternackt. Da gingen sie einmal übers Feld. Da sahen sie einen Hasen. Der Blinde schoss auf ihn, der Lahme fing ihn und der Splitternackte, der steckte ihn in die Tasche. Da kamen sie zu einem großen, allmächtigen Wasser. Da waren drei Schiffe darauf. Das eine rann, das andere sank und das dritte hatte keinen Boden. Und worin kein Boden war, in dieses Schiff gingen sie alle drei hinein. Da kamen sie an einen allmächtig großen Wald. Darin war ein großer, allmächtiger Baum. In dem Baum war eine allmächtig große Kapelle. In der Kapelle war ein hagebuchener Küster und ein buchsbaumener Pastor. Die teilten das Weihwasser mit Knüppeln aus. Selig ist der Mann, der dem Weihwasser entlaufen kann.